Eine Morgenandacht von Sabine Lichtenfels. Ich möchte in dir einen Anker zur Neuschöpfung finden. Öffnet euer Herz und euren Leib, damit der Geist der Schönheit in euch einziehen kann. Lass meine Worte, meine Gedanken und meine Taten, die deinen sein, auf deine einzige und unersetzbare Weise. Schwinge dich auf zu der Höhe deines Geistes, die deiner Seele Flügel verleiht. Verbinde dich mit der geistigen Ebene in dir, wo die Weltenseele in dir schwingt. Denn ich bin in allem, was ist. Sprenge den kleinen Käfig des Egos, wo du für groß hältst, was klein ist, wo deine Gedanken schwer werden und der Alltag grau, weil du etwas zu sein glaubst, was du nicht bist, und weil du an Dingen hängst, die keinen Bestand haben. Du bist viel mehr als dein Ego. Lass ab von falscher Eitelkeit, sodass ich, die Weltenseele, durch dich wirken kann. Ich bin jetzt. Das Einzige, was du brauchst, ist der Mut und die Sammlung. Lerne täglich neu, was es heißt, dich mit mir zu verbinden und nicht zu erschrecken vor der wirklichen, göttlichen Größe, die durch dich wirken möchte. Sei dir selbst treu, und daraus folgt, wie die Nacht dem Tage, du kannst nicht falsch sein gegen irgendwen. Begrüße in allem, was dir heute begegnet, das Göttliche, denn wisse, dass ich überall zu finden bin. In allem leuchtet dir ein Aspekt meiner selbst entgegen. Verbunden mit mir wirst du alles anders sehen und anders verstehen, weil ich in allem bin. Verbunden mit mir ist Trennung oder Einsamkeit eine Illusion. Verankere die Worte, die Taten und Gedanken, die aus mir zu dir kommen, fest in deinem Herzen. Denn ich bin die Weltenseele, die durch dich wirken möchte. Ich liege hinter dem Land der Zweifel, durch das du immer wieder hindurchgehen musst, um mich ganz zu erkennen. Du erkennst mich an der elementaren Kraft und Freiheit, die von mir zu dir kommt. Ich möchte in dir einen Anker der Neuschöpfung finden. Durch dich leuchtet die Weltenseele auf deine unersetzliche Weise. Du wirst gebraucht in deiner eigentlichen Kraft und Schönheit, die jenseits aller Vergleiche liegt. Da, wo du ganz bist, weil ich durch dich in voller Freiheit leuchte, da bist du schön, da bist du wahr. Da verschwindet die Angst, weil du geborgen bist und getragen in mir. Da haben deine Worte, Gedanken und Taten ihre authentische Kraft, weil sie zu tanzen verstehen in dem göttlichen Licht. Tu dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Hier können sich die Wunder manifestieren, auf die die Erde schon so lange wartet. Schwinge dich auf zu der Höhe deines Geistes, wo ich, die Weltenseele, ganz durch dich wirken kann. Mache diesen göttlichen Tag zu deinem Tag. Es gibt ihn nur einmal. Verbinde dich schon jetzt mit dem Geist der Dankbarkeit für diesen Tag. Denn Dankbarkeit ist eine hohe Kraft der Manifestation. Danke, Ya'azim, gegrüßt sei das Göttliche in dir und Amen. Der Satz der Kraft lautet: Du wirst gebraucht in deiner eigentlichen Kraft und Schönheit, die jenseits aller Vergleiche liegt. Du wirst gebraucht in deiner eigentlichen Kraft und Schönheit, die jenseits aller Vergleiche liegt. Du wirst gebraucht in deiner eigentlichen Kraft und Schönheit, die jenseits aller Vergleiche liegt. Die Musik ist von Salvatore Kelar.